Ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK gewährte am 13. Juli einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und äußerte sich dazu, dass die USA den sogenannten Menschenrechtsrichterspielen den anderen Ländern an die Karre fahren und sich dabei in die Sackgasse treiben. Die USA sind, so sagte der Sprecher, König der Menschenrechtsverletzung und Urheber des Menschenhandels. Das ist der ganzen Welt bekannt. Dort werden jeden Tag über 67.000 Frauen sexuell misshandelt und jedes Jahr 100.000 Kinder zur Prostitution gezwungen. Die rapide Steigerung des Handels mit den Kindern ist nur ein kleines Beispiel, das von der grausamen Situation der Menschenrechtsverletzung in den USA zeugt. Fast alle Länder der Welt sind Unterzeichner der internationalen Verträge für das Verbot des Menschenhandels, darunter Konvention gegen Menschenhandel und Prostitution sowie Konvention für Kinderrechte, aber nur die USA verweigern ihren Eintritt darin. Jüngst behaupteten zwei Thema-Sonderberichterstatter und dem UN-Menschenrechtsrat, dass ein Gerichtsprozess gegen einen Geistesbehinderten in den USA zweifelhaft sei und verlangten die Annullierung des Todesurteils. Das ist auch ein Ausdruck der internationalen Vorwürfe und Wut gegen das Justizsystem der USA als Menschenrechtsverletzer. Jedes Jahr veröffentlichen die USA den sogenannten Bericht über den Menschenhandel und prangern damit die anderen Länder an, was aber eine Unangemessenheit und Dummheit ist. Als vor kurzem das US-Außenministerium durch den Bericht über den Menschenhandel 2017 die Menschenrechtssituation in dieser und jener Länder verleumdete, wiesen viele Länder höchst empört ihn als sein Schwindeldokument mit unhaltbaren Lügen zurück und verurteilten die USA als Quelle des Menschenhandels. Angesichts der Behauptung, dass die nordkoreanischen Arbeiter in den Arbeitslagern auf dem russischen Territorium die Zwangsarbeit verrichten würden, lehnte Russland den amerikanischen Bericht als eine unerhörte Lüge ab. Das bestätigt nochmals, dass die USA König der Erfindung und Betrügerei sind. Die Vereinigten Staaten von Amerika sollen sich nicht unangebracht als Menschenrechtsrichter benehmen und lieber zuerst lernen, wie sie ihre eigene Wohnung als weltgrößte Menschenrechtswüste, Menschenrechtsverletzer und Menschenrechtsverbrecher sauber machen können.